haben wir alles versucht. Ein Leben lang dagegen, wir haben es versucht. Entgegen allen Regeln, es fiel nicht immer leicht. Doch